Gefahr. 2 Wochen im Jahr, wenn ich in Urlaub fahr. Dann brüllt ihn mit der Urinstinkt. Dann geh ich auf die Jagd. Dann werde ich zum ganzen Mann, der alles macht, der niemals fragt. In der Karibik tauchen weiße Haie, das Auge der Bestie, 3D mit Taucherbrillen. In der Arktis Eisbären mit der Faust erlegt, nachts dann alle Frauen der Eskimos erregt. Doch der absolute Nervenkitzel stellt sich jetzt erst ein. Adventure ist ein Actionurlaub, Menschenjagd in Frankfurt, Mann. Haia Safari im Wolkenkratzer Dschungel. Frischer Wind, der alle Typen wegfegt, die längst schon fällig sind. Doch der absolute Nervenkitzel stellt sich sehr bald an. Vielleicht bist du ein Opfer der Menschenjagd in Frankfurt, Main. Haia Safari im Wolkenkratzer Dschungel. 3 Jagd in der Nacht. Dschungel, 3 Jagd in